Teil 3. Was ist richtig? Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. Nummer 7. Guten Tag. Ich muss in Hamm anrufen. Können Sie mir bitte die Vorwahl geben? Einen Moment bitte. Hamm in Westfalen? Ja, genau. Die Vorwahl ist 02381. Guten Tag. Ich muss in Hamm anrufen. Können Sie mir bitte die Vorwahl geben? Einen Moment bitte. Hamm in Westfalen? Ja, genau. Die Vorwahl ist 02381.